Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute kommen drei wichtige Worte in der Sendung vor, nämlich Ästhetik, Winterschlussverkauf und Tango. Sie werden sich fragen, was hat Ästhetik mit Winterschlussverkauf zu tun? Sie werden schon noch sehen. Wenn wir uns, sagen wir mal, in einem virtuellen Raumschiff langsam von unserer Erde wegbewegen würden, was wir nicht können, aber wenn wir es würden, würden wir also am Mars vorbeifliegen, dann kämen wir in eine elende Trümmerwüste, diesem sogenannten Asteroidengürtel, und dann kommen wir langsam ins Reich der Riesen. Riesenplaneten nämlich. Das sind Planeten, die wären fast Sterne geworden. Also zum Beispiel Jupiter wäre ein bisschen schwerer, so 85 Mal schwerer als er ist, dann wäre aus dem Jupiter eine Sonne geworden, ein Stern. Da hätten wir möglicherweise heute zwei Sterne am Himmel. Und danach kommt die ewige Nummer zwei, der Saturn. Der Saturn, der ist, ja, wie soll man sagen, das ist jemand, der ist zu leicht für seine Größe eigentlich. Der ist 120 Erdmassen schwer, also durchaus ein richtiger Brocken. Aber der ist so groß, dass er könnte auf unserem Meer schwimmen. Doch, ja. Der Saturn ist ein mythologischer, ein Vater, ne, von vielen Kindern umringt. Und so hat auch hier unser Planet Saturn hat 17 Monde, die meisten im Sonnensystem. Keiner hat so viele Kollegen um sich herum versammelt wie der Saturn. Vor allem aber, Sie wissen, worauf ich hinaus will, hat der Saturn Ringe. Und was für Ringe. Ich zeige Ihnen jetzt noch kein Bild von den Ringen, noch kein Bild vom Saturn und noch kein Bild von den Ringen. Aber das ist eines der größten ästhetischen Dinge, die es im Sonnensystem überhaupt gibt. Die Ringe vom Saturn. Und deswegen soll das Thema heute sein, warum hat der Saturn Ringe? Nun, der Saturn ist, wie gesagt, ein Riesenplanet. Ein echter Riese, der sich aber am Anfang überhaupt nicht so richtig beobachten ließ. Gut, der Saturn ist schon lange bekannt. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Sendung mit dem Stern von Bethlehem. Da ging es um die Konjunktion von Jupiter und Saturn. Also der Saturn ist in gewisser Weise schon, dem Universum, also der Erde schon seit etlichen Jahren bekannt. Aber man wusste einfach so gut wie nichts über ihn. Warum? Nun, der Saturn ist selbst mit ordentlichen Teleskopen heute eine unglaublich mickrige Scheibe. Man sieht so ein bisschen so komische Handeln da drauf rum, aber das ist es dann auch. Er hat nicht das, was Jupiter hat, nämlich sowas wie einen roten Fleck. Warum ist das wichtig? Nun, an dem roten Fleck beim Jupiter kann man genau feststellen, wie schnell der sich dreht. Als man dann endlich dazu kam, mal ein bisschen genauer auf der Oberfläche zu gucken, da fand man dann raus, dass der sich quasi genauso schnell dreht wie der Jupiter. 10 Stunden und ein paar zerquetschte. 10 Stunden 31 Minuten. Der Saturn ist also offensichtlich, was seine Rotationsperiode betrifft, sowas wie der Jupiter. Was hat man noch rausgefunden? Nun, in den 30er Jahren fand man raus, Methan und Ammoniak. Das scheint also so ein wirklicher Bruder vom Jupiter zu sein. Denn am Anfang hatte man natürlich die tollsten Vermutungen, weil man wieder nicht in diese Atmosphäre reingucken konnte, hat man die tollsten Vermutungen angestellt. Ist denn das Lavabecken? Oder ist das irgendwie ein flüssiger Planet, aus irgendwas bestehend? Man wusste nichts. Dann Ammoniak und Methan war klar, das Ding ist kalt. Jede Menge altes Gas noch übrig. Und das war's. Im März 1979 flog nun eine amerikanische Sonde, Pioneer 11, auf den Saturn los. Man wusste ja schon was von den Ringen, aber was genau wusste man eben nicht. Jetzt musste diese Sonde durch diese Ringe durchfliegen. Und das war natürlich gefährlich. Das ist genauso, wie wir in einigen hundert Jahren kaum noch mit einem Raumschiff aus der Erde rauskommen werden, weil der ganze Weltraumschrott die Erde umkreist und wir kaum noch eine Lücke finden werden, eines unserer Raumschiffe da rauszubringen. So ist das auch natürlich für Pioneer gewesen, denn man ahnte ja schon, die Ringe müssen ja aus irgendwas bestehen. Frage war nur, aus was? Pioneer flog also durch diese Ringe durch. Es musste durch die Ringe durchfliegen, denn man wollte ja nun wissen, was drin ist. Aber es war gefährlich. Also, man wartete. Warum muss man da so lange warten? Saturn ist weit weg. Was glauben Sie, wie weit der Saturn weg ist von uns? Na, raten Sie mal. Er ist 10-mal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Das heißt, ein Signal vom Saturn zu uns dauert 80 Minuten. Das Licht braucht einfach 80 Minuten von uns bis zum Saturn und umgekehrt. Das heißt, nehmen wir mal an, nur mal um klar zu machen, wir hätten Astronauten am Saturn und die hätten ein Problem, wie seinerzeit Apollo 13. Dann würden die also sagen, Houston, natürlich Houston, ist ja klar, weil nur die Amerikaner dahin fliegen. 80 Minuten später würde man das erst hören. Das heißt, die sind möglicherweise längst eingegangen da oben. Das heißt, mit anderen Worten, das ist ein unglaublich kritisches Problem, eine Sonde zu dem Saturn zu fliegen und dann auch noch zu hoffen, dass nichts passiert. Pioneer 11 flog durch und zeigte die ersten richtigen Bilder von den Ringen. Die Ringe. Also, was soll ich Ihnen sagen? Das ist einfach unglaublich. Ne? Das ist ein Streifen, der ist 30 Meter dick. Im Mittel. 30 Meter dick. Sie müssen sich das mal überlegen. Ne? 30 Meter. Ja? 30 Meter. Und gut, nachher draußen wird er natürlich dicker. Das sind fein verteilte Ringe von Material, Eisbrocken, ein paar Felsensteinchen dabei. Und das, was in diesen Ringen drinsteckt, Sie sehen ja, das sieht ja aus wie praktisch eine Schallplatte. Ja? Sie haben ja große Rillen und richtig helle Gebiete dazwischen. Das, was da drin steckt, ist fast nichts an Masse. Der ist so groß wie, da ist so viel Masse drin wie 300 Kilometer, wie ein 300 Kilometer großer Mond. Sonst ist da nichts drin. Und alles in diesen Ringen bewegt sich in einer Art Tanz um den Planeten herum. 14 Monate später nach Pioneer kamen dann die Voyager-Sonden und schossen also auf der alten Route, denn das war ja ganz wichtig jetzt. Man wusste ja, wo man durch konnte, ohne dass man gleich die Sonde zerstörte. Schossen die vorbei, kamen den Ringen noch näher und machten endlich klar, aus was sie bestanden ist. Die konnten, gut, was die nicht machen konnten, war klar. Ich meine, ist klar. Wir reden hier über Gebiete, die ein paar hunderttausend Kilometer groß sind. Die konnten keine kleinen Eisteilchen direkt beobachten. Aber sie konnten immerhin feststellen, was sich in diesen Ringen befand. Nun, was befand sich also? Ich sagte ja schon, Eis, Dreck und Eis und Dreck. Und das in beliebiger Größe. Gibt es große Brocken, kleine Brocken, alles Mögliche. Aber wie bewegen die sich? Tja, die bewegen sich so, wie man sich das vorstellt. Als Physiker ist man es ja, freut man sich ja, wenn man was Ästhetisches gefunden hat. Und ästhetisch ist, wenn eine Masse, in dem Fall der Saturn, den anderen sagt, wo es lang geht. Denn auf diese Art und Weise entstehen kreisrunde Bahnen. Kreisrund. Das Material in den Ringen wird also praktisch exakt seinem Abstand gemäß auf eine kreisrunde Bahn gezwungen. Das nennt man Kepler-Rotation. Ich meine, ich habe noch nichts darüber gesagt, ist Ihnen schon aufgefallen, ich habe noch nichts darüber gesagt, wie diese Ringe zustande kommen. Weil das ist ein etwas unerquicklicher Vorgang. Ne? Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn Sie einer schweren Masse zu nahe kommen, und Sie sind selber schwer genug, dann werden Sie einfach zerrissen. Sie werden auseinandergerissen. Durch was? Naja, durch die Gezeitenkräfte. Nicht? Die eine Seite zieht an Ihnen stärker als die andere. Sie würden also praktisch in so einer Art von, naja, so, nicht? Also wir sind ja nun biologische Wesen, Wasser, das wird also ein Matsch werden, der da so rumkreist. Da draußen ist es natürlich ganz anders. Wir haben es mit Gesteinsbrocken zu tun. Und wenn ein Gesteinsbrocken dem Saturn zu nahe kommt, also innerhalb seines sogenannten Roche-Gebietes ist, dann wird er zerrissen von den Gezeitenkräften. Naja, man kann das ausrechnen. Für ein Material geringer Dichte ist ein Brocken, der 10 Meter groß ist, der würde vom Saturn schon zerrissen werden. Genauso hat es sich natürlich verhalten, als der Saturn entstand. In seinem Gebiet, in seiner unmittelbaren Umgebung nämlich, alles, was an Material da war und sich nicht in große Monde zusammengebildet hat, das wurde in diese riesigen Ringe verteilt. Die Ringe sind 400.000 Kilometer Ausdehnung. Wie gesagt, 30 Meter im Mittel dick, 400.000 Kilometer und alles bewegt sich total gleichförmig auf Kreisbahn. Das ist ungeheuerlich. Das ist ungeheuerlich. Vor allen Dingen, das ist natürlich auch dicht, das Material. Das sind ja Brocken. Und jetzt kommen wir langsam, Ästhetik hatten wir schon, jetzt kommen wir langsam zum Winterschlussverkauf. Was glauben Sie, was in den Ringen passiert? Die schubsen sich. Die stoßen sich an. Das ist ein einziges Geschiebe und Gemache. Ja. Die bewegen sich praktisch so, als wenn jedes Teilchen sein eigenes Ziel hat. Also ne, zu den billigen Unterhosen und den billigen Socken. Nur die kommen nie da an, weil die müssen immer um den Saturn herumkreisen. Das tun sie nun in Umdrehungszeiten von 6 bis 8 Stunden für die inneren Teile. Dann gibt es so eine große Teilung, nämlich die Cassini-Teilung. Da ist überhaupt nichts drin. Kommen wir gleich noch dazu, wie das kommt. Und draußen die großen Ringe, die bauen also 12 bis 14 Stunden. Nun, die Form dieser Ringe, Sie haben ja gesehen, das sieht ja aus wie Naja, das sieht ja aus wie so eine Schallplatte. Die Form dieser Ringe hat was damit zu tun, dass Saturn so viele Monde hat. Und diese Monde scheinen also in gewisser Weise so eine Art Schwerkrafttanz in diesen Ringen zu veranstalten. Wie kommt das zustande? Nun, ich habe ja schon gesagt, der Ring selber ist relativ wenig Masse drin. Da ist nichts drin. Drei, so groß wie ein Mond von 300 Kilometer Durchmesser. Wenn also jetzt einer der Monde, Mima zum Beispiel, ist ein solcher Saturnmond, der kreist immer mal wieder oder durchkreuzt immer mal wieder die Ebene dieser Ringe. Und dabei regt er gewisse Schwankungen an. Dichte Schwankungen nämlich. Die laufen durch diese Ringe durch, verdichten das Material, verdünnen es immer wieder. Und da das jetzt schon seit 4,5 Milliarden Jahren so geht, hat sich eine wunderbar kreisrunde, Sie verstehen, ne, kreisrunde Geschichte angeboten. Die musste entstehen und diese Teilungen. Voyager hat noch was anderes entdeckt. Voyager hat Fahrradspeichen entdeckt. Also das ist jetzt nur was völlig Neues gewesen. Als die Voyager-Sonden durchflogen, stellten sie fest, dass es vom Saturn aus radial nach außen gehende Bewegungen gab. Also überhaupt nicht kreisrund, sondern genau das Gegenteil. Nach außen weg, Teilchen, die vom Saturn wegflogen, und nach einer gewissen Weile völlig verschwunden sind. Weiß man bis heute nicht genau, wie das eigentlich funktioniert. Möglicherweise hat das was mit Magnetfeld zu tun. Dass also Teilchen vom Saturn nach außen auf den Magnetfeld liegen, sie erinnern sich, Stabmagnet hat ja so ein Magnetfeld, so hat der Saturn auch eines. Die Teilchen laufen entlang dieser Feldlinie nach außen weg und werden dann von der allgemeinen Drehung der Ringe verteilt. Und jetzt kommen wir zum Tango. Voyager hat noch was viel Tolleres entdeckt. Voyager hat entdeckt, dass zwei Monde die äußeren Ringe bewachen. Schäferhundmonde. Also jetzt nicht, dass die bellen oder was, Quatsch. Aber die beiden, Pandora, Sie kennen die, eine mit der Büchse, und Prometheus wurden die beiden genannt, also unwahrscheinlich. Die beiden Monde bewachen nun die äußeren Ringe. Wie machen sie das? Sie machen das mit Hilfe der Schwerkraft. Der innere läuft ein bisschen vor, läuft ein bisschen schneller, denn gemäß der Kepler-Rotation laufen die Dinge ja innen, also näher zur Zentralmasse schneller als außen. Also innen, der läuft ein bisschen schneller, außen, der läuft ein bisschen langsamer. Und diese Schwerkraftwirkung führt nun dazu, wenn Teilchen, jetzt also angeschubst, ne, durch dieses ganze Gedrücke da, nach innen laufen wollen, dann kommt der innen vorbei und beschleunigt sie wieder nach außen. Außen der nimmt diejenigen, die nach außen wollen, und beschleunigt sie wieder nach innen. Auf die Art und Weise wird ein unglaublicher Tango getanzt im Saturn-Ringsystem. Wir haben es also mit einem hochkomplexen, also wirklich, das kann ich Ihnen nur sagen, es ist hochkomplex, es geht in die Chaosforschung. Die nichtlineare Dynamik dieser Systeme lässt sich am Saturn sozusagen komplett ablesen. Ich will es kurz machen. Wir haben immer noch nicht genau verstanden, wie sowas zustande kommt. Wir sehen nur, dass offensichtlich die Vorstellungen, die wir uns machen, wie Teilchen in einem Schwerkraftfeld sich verhalten, viel zu einfach sind und viel zu primitiv sind, als dass sie wirklich vollständig sein können. Die Ästhetik des Saturns sagt uns, dass sehr, sehr viele Wechselwirkungen um einen Planeten möglich sind, die zu solchen Strukturen führen. Es ist ein Planet, er ist eben zwar der ewige Zweite im Sonnensystem, aber durch seine Ringe gehört er sicherlich zum Schönsten, was wir in unserem Sonnensystem, vielleicht sogar im ganzen Universum haben.